Gruppe der linear arithmetischen Synthese kombiniere ich nun das folgende Exempel mit dem Standardergebnis Theta. Schon mal eine 5000 Watt Bass Machine gehört? Geht ab wie Sau, ne? Geht ab wie Sau, ne? Jetzt fragt euch, was macht der Mann damit? Ist klar, Techno-Musik. Ist klar, Techno-Musik. Den Schädel ein.